1. When sich all dies dinge, so will der siegen als auch der flutsch, die ich dir angekundigt habe, und dir erfüllen und du sie dir zu hasen nimmst, waren du unter den Wolken lebst, unter die der Herr, dein Gott, dich verstesen hat. 2. When du in dein kinder schließlich mit ganzem hasen und ganzer seels am Herrn, deinem Gott, zu rückert und seine Stimme in allem gehorcht, was ich euch hüt befell. 3. Dann wird der Herr, dein Gott, dein Schicksal wenden, erbarmen mit dir haben und dich aus all den Wolken wieder einsammeln, unter die dich zuvor zerstreut hat. 4. Selbst wenn sich dein Vertriebenen am äußersten end des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich von dort sammeln und dich zurück holen. 5. Der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurück bringen, das bereits dein Vorfahren besessen haben, damit du es ernüt in Besitz nimmst, wobei dich segnen und zahlreicher Mädchen wird als dein Vater. 6. Zudem wird der Herr, dein Gott, dein Haus und das Haus deiner Nachkommen veranden, damit du in von ganzem Hasen und ganzer Seel liebst und de dirch am Leben bleibst. 7. Der Herr, dein Gott, wird all dies Fluch statt dessen auf dein Feinde und Diogenogen lenken, die dich hassen und verfolgt haben. 8. Du hingegen wirst wieder auf die Stimme des Herrn horen und all sein Gebot befolgen, die ich dir am hütigen Tag orfelig. 9. Der Herr, dein Gott, wird dir in all deinen Unternehmungen überfluss schenken, seis bei deinen Nachkommen, deinem wie oder den Ertragen deines Bodens, den Word wieder freud und deinem Wohligehen haben, so weit sich über dein Vorfahren freut. 10. Die setz jedoch voraus, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, sein Gebot und Satzungen aus diesem Gesetzbuch einhultst und dich im mit deinem ganzen Wesen zuendest. 11. Den Diocese Gebot, das ich dir hüt gib, ist weder zu schwierig für dich noch befindet es sich in unerreichbarer Fern. 12. Es ist nicht im Himmel verborgen, so dass du fragen mustest, wofür uns in den Himmel steht, es herabzuholen und zu verkunden, damit wir danach handeln können. 13. Es liegt auch nicht jenseits des Meers, was dich zu der Frage veren lassen konnte, wofür uns das Meer überquert, es uns zu bringen und mitzuteilen. 14. Vielmehr ist das Wort dir ganz nahe, es liegt bereits in deinem Mund und in deinem Hasen, damit du es tatsächlich in die Tat umsetzen kannst. 15. Sei her, ich habe dir hüt die Wolls wischen dem Leben und dem Gluck einerseits soe dem Tod und dem Unglück andererseits vorgelegt. 16. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, folgst, in liebst und auf seinen Wegen wandelst, wirst du am Leben bleiben, dich vermehren und in dem Land gesegnet werden, das du nun besiedelst. 17. Sollte sich dein Haus jedoch abwenden und du ungehorsam werden, indem du dich dazu verleiten lässt, ander Gotte anzubieten und ihnen zu dienen. 18. Dann kündige ich euch hüten, dass unweigerlich zugrund gehen werdet und kein lange Zukunft in dem Land hat, in das über den Jordan sieht. 19. Ich ruf hüt Himmel und Erde als jugen gegen juken, das ich euch leben und tod so siegen und flutsch vodge holten habe, weil also das leben, damit du und dein Nachkommen überleben. 20. Dies geschieht, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seine Stimme gehorcht und im True bleibst, den Devon hank dein Leben und dein Verbleib in dem Land ab, das deinen Vorfahren Abraham, Isaac und Jacob versprochen hat.